I'll show you some objects, then please do what I ask. Ich zeige euch mehrere Sachen und sie sollen machen, was ich sage. Ich zeige euch mehrere Sachen und sie sollen machen, was ich sage. Please take this. Nehme. Nehme. Please give me the glasses. Gehen mit Brille. Gehen mit Brille. Please put the pencil on the envelope. Lege Bleistift aufs Briefsäckel. Lege Bleistift aufs Briefsäckel. Please turn the glass over and pick up the scissors. Dreh das Glas rum und dann nehme die Schere. Dreh das Glas rum und dann nehme die Schere.